Abschnitt 13 aus In der Geisterstunde und andere Spukgeschichten. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. In der Geisterstunde und andere Spukgeschichten von Paul Heise. Das Haus zum ungläubigen Thomas oder des Spirits Rache. Teil 3. So geräuschlos dies alles vonstatten gegangen war, so hatte doch das flüsternde Regen und Bewegen in der Kutscherwohnung das feine Geisterohr Herrn Heinrich Müllers aus dem ohnehin nicht gar festen Schlaf geweckt. Da er mit seinen Gedanken auch im Traum bei dem angebeteten Menschenkinde war, konnte er es in seiner Kalesche nicht aushalten, ohne sich nach ihr umzusehen, und wurde durchs Fenster ein ingrimmiger Zeuge der Beflissenheit, mit der auch das Gundelchen sich um den Verwundeten bemühte. Johann Gruber in seinem Kistenwinkel hätte von dem Abenteuer nichts gespürt, wenn nicht sein Spukkamerad, nachdem drüben wieder alles still geworden war, in heller Wut der Eifersucht in die Remise zurückgekehrt wäre und sein leidenschaftliches Gemüt in Verwünschungen gegen alles Lebendige ergossen hätte. Zumal dem verhassten Schwindler, dem böhmischen Hexenmeister, galt sein Toben, und er bezichtigte ihn geradezu der schnödesten, kupplerischen Absichten, um der Tochter seiner guten Freundin zu einer anständigen Versorgung zu verhelfen. Ohne einen solchen verschlagenen Handstreich würde in diesem verwunschenen Hause kein Hahn nach ihr krähen. Nun habe er einem leichtfertigen jungen Menschen hier vor der Tür ein Bein gestellt, damit die kurpfuschende Hexe was an ihm zu kurieren hätte und er zum Dank dem Mädel die Kur schneiden müsse. Johann Gruber hörte das alles in größter Gemütsruhe mit an, gähnte so laut, dass er die Erbitterung des Kollegen auch auf sich lenkte, und so schliefen sie, nachdem sie sich eine Weile gezankt und bittere Schimpfworte an den Kopf geworfen hatten, schachmatt erst gegen Morgen wieder ein. Viel später erwachte der Dr. Philipp auf seiner harten Ruhebank. Als er gegen 11 Uhr die schweren Augenlider langsam aufschlug und sich in einem unbekannten Raum auf einem seltsamen Notlager gebettet fand, glaubte er anfangs, sich noch in einem Traum zu befinden. Wie sollte er in dies große, niedere Gemach gekommen sein, das mit so ärmlichen Möbeln ausgestattet war? An der Wand 2 alte Ölfarbendrucke, ein Bild des alten Kaisers und eine spinatgrüne Landschaft mit einem Angler, auf dem Kleiderschrank in der Ecke ein Haubenkopf mit grellroten Backen, daneben eine nach Bauernart blau angestrichene Truhe mit großen weißen Tulpen bemalt. Das konnte doch nicht das Junggesellenquartier seines Freundes sein. Und wo war dieser geblieben? Indem er darüber nachsann, fühlte er eine dumpfe Schwere in seinem Kopf und einen zuckenden Schmerz an der Stirn. Mechanisch erhob er die Hand, um die schmerzende Stelle zu befühlen, und begegnete zu seinem Erstaunen dem Leinwandstreifen, der sein schweres Haupt umzingelte. In demselben Augenblick vernahm er von dem Fenster her, dem er den Rücken zukehrte, einen schluffenden Schritt und das Klopfen 2 Stöcke gegen den blank gescheuerten Fußboden und sah die kleine Frauengestalt vor sich, die, während er schlief, geräuschlos an ihrer Arbeit gesessen hatte. Nun riss er die Augen weit auf und kam zu seiner vollen Besinnung, während sie ihm in wenigen Worten berichtete, wie er dazu gekommen war, vergangene Nacht ihre Gastfreundschaft in Anspruch zu nehmen. Er hörte der guten Frau aufmerksam zu, ohne ein Wort zu erwidern, da noch immer ein leichter Nebel von der gestrigen Nacht seine Gedanken umschleierte, ließ sich geduldig den Verband abnehmen und die Wunde beschauen, deren Zustand die erfahrene Ärztin sehr befriedigend fand, und erklärte, ihm sei ganz wohl, bis auf ein wenig Schwindel und eine starke Leere im Magen, der mit einem zweckmäßigen Frühstück am besten abzuhelfen wäre. Mutter Cordula, die ihren Seligen oft genug am Morgen nach einem schweren Rausch behandelt hatte, erkannte sofort, dass der junge Mann in der Tat sehr unschuldig zu seinem Denkzettel an der Stirn gekommen war, brachte ihm ein Glas frisches Wasser und rutschte dann zu ihrem Kochhärtchen hin, um ihm, so gut sie ihn hatte, einen Morgenkaffee zu kochen. Währenddessen saß der Patient aufgerichtet in seinen Kissen und tat allerlei neugierige Fragen, die seine Wirtin kurz und gut beantwortete. Ein großes Wohlgefühl überkam ihn in dieser armseligen Stille, hinter den vielgeflickten, aber schneeweißen Vorhängen an den beiden Fensterchen, in Gesellschaft dieser einfachen, gescheiten Frau, deren frühgealterte Züge von einem merkwürdigen, sanften Ernst überhaucht waren. Und nun öffnete sich die kleine Tür und ein junges Wesen trat rasch auf den Zehen herein, der alten Frau zunickend und mit einem flüchtigen Blick den jungen Fremden streifend. »Meine Tochter«, sagte die Alte, »der Herr ist eben aufgewacht, Gundelchen, und wird jetzt frühstücken. Es geht ihm Gott sei Dank sehr gut. Hast du alles mitgebracht?« Das Mädchen, noch ganz außer Atem, nickte nur und stellte einen Korb, den sie am Arm getragen, auf einen Stuhl neben dem Kochofen. Philipp sah, dass er allerlei Markteinkäufe enthielt, viel reichlicher, als die beiden wohl sonst ihren Mittagstisch bestellten. Er dachte aber nicht lange darüber nach. Seine Aufmerksamkeit wurde völlig von dem jungen Kinde in Anspruch genommen, das ihm ungemein gefiel. Es trug ein ganz unscheinbares braunes Kleid, das schon lange gedient haben mochte und ohne Rücksicht auf die wandelbare Mode im Laufe der Jahre, da seine Besitzerin noch im Wachsen war, durch das Ansetzen neuer Zeugstreifen sich hatte müssen strecken lassen. Gleichwohl reichte es nur bis an die Knöchel, so dass die schlanken Füße in derben Stiefelchen darunter vorsahen. Einen runden schwarzen Strohhut mit einer verknitterten roten Schleife aufgeschmückt, hatte sie gleich beim Eintritt abgenommen. Das hübsche Gesicht wurde von einer dicken Fülle brauner Flechten eingerahmt, aus denen am Nacken ein kleines Wäldchen krauser Locken hervorwehte. Während sie sich ganz geräuschlos hin und her bewegte, der Mutter an die Hand zu gehen, vermied sie es beharrlich, den Blicken des jungen Fremden zu begegnen, stand manchmal einen Augenblick wie beklommen still und tat einen tiefen Atemzug, der die Falten an ihrer aufblühenden jungen Brust straffer spannte und antwortete leise, immer wie wenn ein Schwerkranker im Zimmer wäre, auf die Fragen der Alten nach der Arbeit, von der sie kam und zu der sie nach der Mittagspause zurückkehren sollte. Das Reizendste aber war die Art, wie sie zuweilen die immer ein wenig gesenkten schwarzen Augen rasch aufschlug, einen Blick umherwarf, der kleine blitzende Funken zu verstreuen schien und dann die langen Wimpern wieder niederschlug. Nur ein paar Mal, als Philipp ein scherzendes Wort direkt an sie richtete, ging ein Lächeln über ihren roten Mund und ein Grübchen erschien in der linken Wange, das verriet, hinter der bescheidenen, fast noch kinderhaften Stirn stecke doch auch ein schalkhafter Geist, denn nur durch das Bewusstsein der niedrigen Stellung und die Rücksichten der Wohlerzogenheit zurückgedrängt werde. Als die beiden, Mutter und Tochter, sich zu ihrem Mittagsmahl niedersetzten, nachdem sie ihren Gast dazu eingeladen hatten, erschien noch andere Gesellschaft. Zunächst ihr täglicher Tischgenosse, Meister Cosport, dann der Freund Ingenieur, der von seinem Tagewerk nicht früher hatte abkommen können. Beide waren erfreut, den Patienten in so sichtbarer Besserung anzutreffen, und der Freund wollte gleich nach dem Essen einen Wagen holen, um Philipp in seine Wohnung zu befördern. Frau Cordula aber bestand darauf, wenigstens noch die nächste Nacht ihn unter ihrer Aufsicht zu behalten. Es sei zwar keine Gefahr, da die Wunde im besten Heilen begriffen sei, sie selbst aber müsse noch etliche Mal den Verband erneuern und könne doch ihr Zimmer nicht verlassen, um einen Krankenbesuch zu machen. Niemand war dessen froher als der Kranke selbst. Er behauptete, nie besser geschlafen zu haben als auf seinem Wundbette und nie einen besseren Kaffee getrunken zu haben. Als die Männer eben wieder gegangen waren und auch das Mädchen sich entfernt hatte, setzte er sich auf das Stühlchen am Fenster, wo Gundulas Nähmaschine stand, nahm ihre Schere in die Hand, steckte ihr Fingerhütchen an und vertiefte sich in eine behagliche Plauderei mit der Mutter, die sich am anderen Fenster mit ihrer Näharbeit hingekauert hatte. Er ließ sich ihr ganzes Leben erzählen und die gelassene Art, wie sie von ihren trübseligen Schicksalen, der Einfalt und Bosheit ihrer Nachbarn, der Not mit ihrem Manne sprach und das Glück, das ihr zum Entgelt für so viel Kummer in ihrem Kinde beschert sei, fast mit feierlichen Worten rühmte, ging ihrem jungen Zuhörer mehr und mehr ans Herz, so dass er der einfachen Frau mit einer Art Ehrfurcht gegenüber saß. Gleichwohl wurde ihm die Zeit lang bis zur Stunde des Feierabends, wo die Tochter zurückkehren sollte. Als sie dann endlich kam, war sie schon unbefangener und wagte sogar ihn selbst zu fragen, ob ihn die Wunde noch schmerze und ob sie etwas Eis holen solle, um die Umschläge mehr zu kühlen. Er verwehrte es ihr und sah sie so lange an, dass ihre etwas blassen Wangen eine leichte Röte überflog. Sie wollte die Nähmaschine in die Schlafkammer nebenan tragen, um ihn durch das Schnurren des Rades nicht zu belästigen. Das litt er nicht, sondern rückte einen Stuhl zu ihr hin und sah ihr auf die flinken Fingerchen und auf den feinen Umriss von Nase und Mund, die sich auf die Arbeit senkten. Die Mutter aber bemerkte, dass er doch noch frühen Schlafs bedürftig sei, schickte ihr Kind hinaus und bereitete dem Patienten wieder sein Lager. Dann erneuerte sie noch einmal den Verband, nachdem sie aus ihrem Vorrat eine Wundsalbe hervorgesucht und ein Läppchen damit bestrichen hatte, und zog sich, eine gute Nacht wünschend, zu ihrer Tochter in die Kammer zurück. Draußen im Hof hatte während einer ganzen Stunde ein leichter Schatten sich herumgetrieben und durch die Fenster gespäht. die arme Seele des Herrn Heinrich Müller, die von den Qualen der Eifersucht geschüttelt wurde und nicht eher weichen wollte, als bis das junge Paar, das sich so vertraulicher Nähe erfreute, wieder getrennt war. Dass an diesem Abend eines der besten Medien ohne Erfolg sein Geschäft betrieb und die Geister nicht zum Erscheinen bewegen konnte, hatte seinen natürlichen Grund nur in dem verliebten Eigensinn, mit welchem der verklärte ehemalige Liebling der Frauen am Fenster einer kleinen Erdentochter Schildwache stand. Das schwermütige Gespenst fühlte sich daher nicht wenig erleichtert, als am anderen Nachmittage sein lebendiger Nebenbuhler von der trefflichen Ärztin und ihrer Tochter Abschied nahm und in die Wohnung seines Freundes übersiedelte. Doch war die Freude von kurzer Dauer. Denn am nächsten Abend, sobald die Dunkelheit es erlaubte, unerkannt den Weg nach der Spukgasse einzuschlagen, erschien der junge Doktor wiederum in der Wohnung der Frau Cordula, um nach seiner Wunde sehen und den Verband erneuern zu lassen. Diesmal konnte schon die Nadel entfernt und über dem Läppchen mit dem wundbalsamen Pflaster aufgeklebt werden. Der Patient saß da noch ein Stündchen und sah den arbeitenden Frauen zu. Er hatte in einer großen Tüte allerlei Früchte und Kuchenwerk mitgebracht, wovon das Gundelchen erst nach langem Zureden zu naschen sich entschloss. Sie war nun völlig aufgetaut und Philipp meinte, nie ein hübscheres Lachen von jungen Mädchenlippen gehört zu haben, als wenn er hier von seinen tollen Studentenstreichen erzählte. Dazwischen wurden auch ernstere Reden geführt, an denen das Kind sich nur schüchtern mit allerlei sinnigen Fragen beteiligte. So nun auch die folgenden Abende. Manchmal gesellte sich auch der Ingenieur hinzu und in dem niedrigen Gemach ging es dann so munter zu, dass alle die Zeit vergaßen und sich erst durch Meister Kospott daran erinnern lassen mussten, die Stunde des Torschlusses nicht allzu weit zu überschreiten. Nicht nur die jungen Leute fanden diese Plauderabende ergötzlich, auch Mutter Cordula tat es wohl, einmal wieder Leben um sich herzusehen und ein verständiges Gespräch führen zu können. Nur konnte sie sich nicht verhehlen, dass mit ihrem Kinde eine seltsame Veränderung vorgegangen war, da dasselbe den ganzen Tag wie hintersinnig herumging, kaum hörte, was man ihm sagte, und nur am Abend seine frühere Heiterkeit wiedergewann, um sofort wieder in tiefe Träumerei zu verfallen, sobald sie mit der Mutter allein war. Die kluge Frau war daher froh, als sie eines Abends ihrem Pflegling erklären konnte, die Wunde sei nun nur geheilt und auch die Narbe werde sich rasch verwachsen, wenn er fortfahre, die Salbe aufzustreichen, von der sie ihm einen hinlänglichen Vorrat in einem Töpfchen einhändigte. Sie müsse nun aber Abschied von ihm nehmen, da es doch auf die Länge nicht verborgen bleiben könne, wenn er seine Besuche fortsetze und sie alles Geschwätz übelwollender Nachbarn vermeiden wolle. Der junge Mann erschrak heftig. Gundelchen war totenbleich geworden. Die Mutter aber hatte eine so entschiedene Art, sich Respekt zu verschaffen, dass es zu einem traurigen Scheiden kam, nachdem der Geheilte seiner Retterin wohl 5 Minuten lang unter immer neuen Dankesworten die Hand gedrückt hatte. Die Tochter leuchtete ihm an die steile Treppe hinaus, da stand er noch ein paar Minuten in tiefer Verwirrung still, wollte etwas sagen, schwieg aber wieder, sah sie flüchtig an, die in reizender Beklommenheit neben ihm stand, ergriff endlich ihre freie linke Hand und küsste sie, und da sie ihm tiefglühend entzog und »Aber Herr Doktor«, flüsterte, schlang er hastig den Arm um ihre Schulter und drückte einen raschen Kuss auf ihre heiße Wange. Dann stürmte er die Hühnerstiege hinunter und trug sein laut pochendes Herz durch die schwüle Nacht nach Hause. Heinrich Müller war zum Glück bei einer Seance beschäftigt gewesen und hatte kein Zeuge dieser Szene sein können. Als er ein paar Stunden später an das Kammerfenster schwebte, sah er das Gundelchen im Bette liegen, mit weit offenen Augen und einem seligen Lächeln vor sich hinträumend, woran er aber kein Arg hatte. Am folgenden Tage trug ein Dienstmann einen großen, wohlverschlossenen Kasten die Treppe zu der Hofwohnung hinauf. Das Mädchen war gerade zu Tische gekommen, auch Wenzel Kospott fand sich eben ein, da der Kasten geöffnet wurde. Darin befanden sich allerlei hübsche Putzsachen für ein junges Frauenzimmer, dann ein warmer Kleiderstoff für ein älteres, ein Briefchen dabei, worin die Bitte stand, diese Kleinigkeiten freundlich anzunehmen, um den Absender in etwas wenigstens von der großen Dankesschuld zu entlasten, die ihm das Herz bedrücke. In dem Kuvert lag noch eine kleine, sehr bescheidene Brosche. Das Mädchen hatte sich einmal beklagt, dass es all seine Nadeln verliere. Nun wurde die Hoffnung ausgesprochen, diese kleine Spange werde fester halten und zugleich auch die Erinnerung an einen guten Freund befestigen. Wenzel Kospott wiegte seinen grauen Haarschopf hin und her und brummte etwas von einem wackeren jungen Herrn, der sich nicht lumpen lassen wolle. Frau Cordula aber befahl ihrem Kinde, Feder und Papier zu holen und sofort die Antwort, die sie ihr vorsagte, niederzuschreiben, nämlich, dass sie dem Herrn Doktor vielmals danke für seine freundliche Absicht, ihnen eine Freude zu machen, diese kostbaren Geschenke aber durchaus nicht annehmen könne, da sie ihre ärztlichen Dienste ohne Entgelt ausüben müsse, wenn sie nicht wegen unerlaubter Praxis in Strafe kommen wolle. Weshalb sie alles sofort zurückschicke und verbleibe des wohlgeborenen Herrn Doktors, achtungsvoller Gebende, Cordula Ehrenberg. Als Philipp diese Botschaft empfing, die ihm ein Knabe aus der Spukgasse zugleich mit der gefüllten Kiste überbrachte, wurde er tief niedergeschlagen. Er hatte die einfache Frau hinlänglich kennengelernt, um sich keiner Täuschung darüber hinzugeben, dass es ihr mit der Ablehnung alles ferneren Verkehrs vollkommen ernst sei. Und da er sich selbst gestehen musste, dass er nicht wohl daran denken konnte, ihr Kind zu seiner Frau zu machen, noch weniger aber ein frevelhaftes Spiel mit ihr zu treiben, so beschloss er mit einem tiefen Seufzer, die Kammer seines Herzens, in der das Hexenkind spukte, fest zu verriegeln und über das ganze Abenteuer das Kreuz zu schlagen. Zugleich erinnerte er sich jetzt zum ersten Male wieder, dass er ja halb und halb schon gebunden sei, und gab sich Mühe, die Flamme seiner Jugendliebe, die in den letzten 8 Tagen zu einem unscheinbaren Fünkchen herabgesunken war, von neuem anzublasen. Das sicherste Mittel hierzu wäre nun freilich ein Besuch im Hause des Stadtrats gewesen. Doch obwohl er sich jetzt mit seiner feinen Narbe, über der nur ein schmales Pflasterstreifchen saß, wieder als einen schmucken Freier sehen lassen konnte, verschob er doch den sonst so ersehnten Gang von Tag zu Tage, hielt sich still zu Hause und verbrachte die einsamen Stunden, während sein Gastfreund seinen Geschäften nachging, in unerquicklichem Müßiggang, in Büchern blätternd, rauchend oder in halbem Traum auf dem Sofa liegend, wobei er es nicht vermeiden konnte, dass eine schlanke junge Mädchengestalt vor seinem inneren Auge hin und her schwebte, zuweilen ein paar lange Wimpern aufschlug und kleine rasche Blitze aus schwarzen Augensternen um sich her streute. Eines Abends aber wurde ihm dies Feuerwerk so unheimlich, dass er aufsprang, sich sorgfältig anzog und den Weg nach dem Hause seiner Jugendgeliebten einschlug. Er empfand unterwegs ein starkes Herzklopfen und musste sich Gewalt antun, um nicht in den Seitenweg nach der Spukgasse einzubiegen. Je näher er aber dem Ziele kam, desto ruhiger wurde er. Sein Schicksal lag ja noch in seiner Hand. Nichts verpflichtete ihn, heute schon ein entscheidendes Wort zu sprechen, zumal er ja noch die große Studienreise vor sich hatte. So betrat er kaltblütig das Haus und zog mit fester Hand oben an der wohlbekannten Klingel. Die Tochter des Hauses öffnete ihm selbst, begrüßte ihn aber mit einer kühlen, gut gespielten Überraschung, wie einen Besucher, den man 100 Meilen entfernt geglaubt hat, und führte ihn sofort in das Wohnzimmer, wo ein kleiner Kreis von Hausfreunden beisammen saß. Der Papa war noch in seinem Büro, die Mutter aber, die den jungen Mann sonst als ein Vermächtnis ihrer verstorbenen Freundin gehätschelt hatte, trug heute ebenfalls eine steife, gemessene Haltung zur Schau, beglückwünschte ihn zu seinem bestandenen letzten Examen, fragte, wie lange er in der Stadt zu bleiben gedenke und nannte ihn einmal über das andere Herr Doktor. Er merkte sofort, dass die Unterhaltung, die er unterbrochen, sich um ihn selbst gedreht hatte, blieb aber unbefangen und entschuldigte seinen verspäteten Besuch mit einem Unfall, der ihn betroffen, da er gestrauchelt und gegen einen Stein gestürzt sei, weshalb er einige Tage sich in ärztliche Pflege begeben habe. Niemand sprach auch nur aus Höflichkeit ein Bedauern darüber aus, und das stockende Gespräch schleppte sich mühsam dahin. Er hatte Zeit, die Tochter des Hauses zu betrachten, die mit etwas hochgetragenem Näschen und ironisch geschützten Lippen neben ihm saß. Man hatte ihr so oft gesagt, dass sie das schönste Mädchen der Stadt sei, sie war so ohne Frage schon den 3. Winter die Ballkönigin gewesen, dass es ihr selbstverständlich erschien, ihrer jungen Hoheit von jedermann huldigen zu lassen. Zumal von einem Jugendgespielen, der ihr vor Zeiten bei jedem Cotillon die meisten Sträußchen gebracht hatte. Auch gefiel er ihr trotz der übel zugerichteten Stirn besser als all ihre übrigen Ballsklaven, und sie hatte sich zu dem geheimen Beschluss herabgelassen, ihn, wenn er sich dieser Gnade würdig zeigte, durch ihre Gunst überschwänglich glücklich zu machen. Dass er nun aber so unempfindlich wie ein Stock an ihrer Seite blieb, war unverzeihlich, und sie nahm sich in ihrem kleinen, kalten Herzen vor, ihren gerechten Zorn an ihm auszulassen. Noch empfindlicher war das verwandelte Benehmen ihres zukünftigen Schwiegersohnes, der hoffärtigen Frau Mama, die geglaubt hatte, gleich in der ersten Stunde werde es zu der längst erwarteten Verlobung kommen, wofür sie schon eine gerührte und feierliche Rede in Bereitschaft hielt. Die Anwesenheit der befreundeten Damen war ihr daher sehr unerwünscht und da sie immer noch hoffte, Philipps offenbare Verstimmung rühre davon her, dass er sie nicht allein getroffen, machte sie ungeschickte Versuche, die Gesellschaft loszuwerden. Da diese scheiterten, denn alle waren neugierig, sich den jungen Erkorenen näher zu beschauen, nahm sie endlich das Wort und sagte: »Sie werden nicht ahnen, lieber Doktor, dass wir in dem letzten Jahr, seit Sie von uns entfernt waren, große Fortschritte in allerlei Geheimwissenschaften gemacht und einen eifrigen Verkehr mit der Geisterwelt unterhalten haben. Statt des abendlichen Kartenspiels befragen wir diesen runden Tisch nach vielen Dingen, die wir zu wissen wünschen. Und selbst ich, die anfangs ganz ungläubig war, bin nach und nach bekehrt worden. Ich sehe, dass Sie die Achseln zucken. Die moderne Naturwissenschaft hält ja alle spiritistischen Experimente für Humbug. Und da freilich auch viel Betrug mit unterläuft, lasse ich kein Medium und keinen Hypnotiseur über meine Schwelle. Ein hölzerner Tisch aber, was hätte der für ein Interesse dabei, uns hinters Licht zu führen, zumal wir seine Orakel ja auch kontrollieren können? Und sind diese geisterhaften Offenbarungen immer als zuverlässig und richtig von Ihnen befunden worden?« erwiderte Philipp, indem er sich bemühte, seine Worte nicht allzu spöttisch klingen zu lassen. »Nicht immer natürlich. Manchmal lauten die Antworten zweideutig, manchmal versagen sie ganz. Dann wieder treffen sie so wunderbar zu, dass man ihren übernatürlichen Ursprung nicht bezweifeln kann. Mein Gott, allwissend kann ja so ein abgeschiedener Geist nicht sein, und man sagt ja, ein Narr, ich bitte um Verzeihung, meine Herrschaften, ein Narr kann mehr Fragen als 10 der weisesten Tische beantworten können. Aber Sie sollen selbst urteilen, lieber Doktor. Röschen hat sich schon darauf gefreut, was Sie für ein Gesicht machen würden, wenn Sie einmal einer solchen Sitzung beiwohnten.« »Ich bitte mich aber aus dem Spiel zu lassen, Frau Stadträtin«, wehrte Philipp ab. »Ich fürchte, in meinen Fingerspitzen fehlt das nötige magische Fluidum, und ich würde den Erfolg nur vereiteln, wenn ich die Kette mitschließen wollte.« »Nein, nein«, sagte die Tochter rasch, »Sie müssen mittun. Sie glauben sonst, es gehe nicht ehrlich dabei zu, und irgendeiner von uns mache sich den Spaß, die anderen zu betrügen. Kommen Sie nur und nehmen Sie sich recht ernstlich vor, die Sache zu hintertreiben. Sie werden sehen, der Tisch behält das letzte Wort.« Gleich darauf hatte man das Teegeschirr und die Decke entfernt, und die 7 oder 8 Personen, die um den runden Tisch saßen, schlossen mit ausgespreizten Händen die magische Kette, in aufgeregter Geduld der Dinge harrend, die da kommen sollten. Philipps kleiner Finger berührte nur mit nachlässigem Druck den kleinen Finger seiner schönen Nachbarin. Denn wenn früher eine solche zärtliche Nähe ihm eine wonnige Wärme ins Blut geflößt hatte, heute blieb er völlig kühl, als wartete er einzig und allein darauf, ob jenes berühmte magische Fluidum von dem schlanken kleinen Händchen neben dem seinen ausströmen und das tote Holz beseelen würde. Nun traf es sich, dass an diesem Abend unser guter Bekannter, Heinrich Müller, den spiritistischen Dienst in diesem Hause übernommen hatte, obwohl er sich sonst für die höheren Aufgaben zu sparen pflegte. Sein gröberer Kollege aber hatte am Abend zuvor eine so empfindliche Beschämung erlebt, dass er sich etwas Ähnlichem nicht so bald wieder aussetzen wollte. Ein Medium hatte auf Wunsch der Versammelten den Geist Napoleons zitiert und ihm allerlei historische Fragen vorgelegt. Da jedoch Johann Gruber in seiner früheren Hausknechtsstellung nichts von dem großen Korsen erfahren und seinen Namen nur gehört hatte, wenn von Napoleonspielern die Rede war, deren etliche er, als er noch im Dienst bei dem Gastwirt stand, hatte hinauswerfen müssen, so gab er so verblüffend verkehrte Antworten, dass der leitende Spiritist in große Verlegenheit geriet und ihn endlich zum Teufel schickte, indem er den Fragestellern erklärte, der Geist habe sich einen höhnischen Scherz mit ihnen erlaubt, da er wütend darüber gewesen, aus seiner himmlischen Hoheit wieder auf die Erde herabgezogen worden zu sein. Heinrich Müller dagegen, der gebildeter und bei schwierigen Fragen um eine zweideutige Ausflucht nie verlegen war, hatte dem Ruf in das Stadtratshaus umso williger Folge geleistet, weil er seinen Rivalen hatte hineingehen sehen und darauf brannte, ihm einen Possen zu spielen. Hierzu ergab sich nur zu bald eine Gelegenheit. Denn nachdem er in den Tisch geschlüpft war und durch das Aufheben eines Fußes und ein sanftes Stampfen seine Anwesenheit zu erkennen gegeben hatte, fragte nach einigem unerheblichen Geplänkel Fräulein Rosa geradezu, ob er wisse, dass ein fremder Gast sich in die Kette eingereiht habe. »Ja«, antwortete der Tisch, zu großer Genugtuung der Gläubigen. »Ob er seinen Namen kenne?« »Philipp«, klopfte der Tischfuß. »Ob er wisse, wo dieser Philipp sich aufgehalten, seit er in die Stadt gekommen?« Spukgasse, buchstabierte der Tisch, ohne sich zu besinnen, was aber der Gesellschaft befremdlich war. Denn was hätte ein junger Arzt, der eben in die Heimat zurückkehrte, in jener verrufenen Straße zu suchen gehabt? Also fragte das Fräulein, da sie allein eine seltsame Röte im Gesicht ihres Nachbarn aufsteigen sah, eifrig weiter, was ihn dorthin geführt habe. Und sogleich klopfte der Tischgeist mit heftigen Rucken den Fuß aufstampfend. »Liebschaft!« Der Eindruck, den dieses Wort machte, war so stark, dass die Kette sich löste und alle Augen sich auf den jungen Mann richteten, der seine Verlegenheit hinter einem mühsamen Lachen verbarg und bemerkte, so schlechte verleumderische Späße bewiesen ihm deutlich, dass es auf eine Neckerei abgesehen sei, zu der der unschuldige Tisch sich hergeben müsse. Fräulein Rosa aber, die ihn scharf im Auge behalten hatte, war gleichfalls dunkelrot geworden, doch nicht aus Beschämung, sondern aus gerechter Entrüstung, dass ihr bisher so gehorsamer leibeigener Zukünftiger sich auf so verräterischen Wegen betreffen ließ. Sie befahl also, unverzüglich die Kette wieder zu schließen, wobei ihr zitternder kleiner Finger jetzt an dem ihres Tischnachbarn ihre innere Erregung ausließ, und stellte dann die entscheidende Frage. »Mit wem hat Dr. Philipp in der Spukgasse ein zärtliches Verhältnis angesponnen?« Sofort antwortete der Tisch. »G-U-N-D-E-Lchen.« »Gundelchen«, sprach die Fragerin buchstabierend nach und zog ihre Hand mit einer Gebärde zurück, als ob sie einen nassen Frosch berührt hätte. »Nun, Herr Doktor, werden Sie noch ein weiteres Zeugnis bedürfen?« »Also wirklich die leichtfertige kleine Person, die Tochter jener berüchtigten Dorfschneiderin. Du entsinnst dich, Mama, dass unsere Schneiderin das dreiste junge Ding einmal mit ins Haus gebracht hat, um beim Nähen zu helfen. Ein ganz ungebildetes Geschöpf. Und der haben Sie wirklich die Kur gemacht, Herr Doktor, und Ihre Gesellschaft so interessant gefunden, dass Sie die ältesten Freunde darüber vernachlässigten?« Sie hatte das in der besinnungslosen Erregung mit flammenden Blicken herausgesprudelt, ohne zu beachten, dass sie ihr geheimes, schwer verletztes Herz damit entblößte. Auch gewahrten es die anderen, und die Mutter winkte ihr mit den Augen zu, sich zu mäßigen. Nur Philipp war es gleichgültig, ob die Jugendfreundin, die ihm in diesem Augenblick durch die Leidenschaft verzerrt fast hässlich erschien, sich durch ihren eifersüchtigen Ärger bloßstellte. Ihm lag einzig daran, die ungerechten und bösartigen Verdächtigungen der guten Frauen in der Spukgasse zurückzuweisen. Er erklärte daher mit ruhiger Festigkeit, dass er auf Mutter und Tochter nichts kommen lasse. Jene sei sehr mit Unrecht berüchtigt, und wer das junge Mädchen leichtfertig nenne, kenne sie eben nicht. Und nun erzählte er mit treuherziger Unbefangenheit, wie er zu dieser Bekanntschaft gekommen und zum Dank gegen die gütigen Samariterinnen verpflichtet worden sei. Als er mit seinem Bericht zu Ende war, stand Fräulein Röschen auf und sagte mit bebender Stimme: »Über den Geschmack ist nicht zu streiten. Ich begreife nun, dass Sie 14 Tage lang Ihre nächsten Freunde nicht aufsuchen mochten, da Sie in die Bewunderung dieser beiden Perlen versunken waren. Da unsereins den Vergleich mit Ihnen nicht aushalten kann, will ich mich lieber zurückziehen, damit Sie von Ihrem Abendbesuch in der Spukgasse nicht zu lange abgehalten werden.« Damit verneigte sie sich mit hoheitsvoller Miene gegen den jungen Bösewicht, nickte den übrigen zu und verschwand in dem anstoßenden Zimmer. Die Zurückbleibenden verharrten eine Weile wie versteinert im tiefsten Stillschweigen. Dann sagte die sehr bestürzte Frau Stadträtin: »Sie müssen ihr diese kleine trotzige Laune zugute halten, lieber Doktor. Sie hat nun einmal eine Antipathie gegen die verdächtige Nebenmamsell und begreift nicht, dass einer ihrer liebsten Jugendfreunde ihr die Stange halten konnte. Auch haben sie in ihrer ritterlichen Art doch wohl zu viel Wärme in ihre Verteidigung gelegt. Wenn sie unserem Röschen nachgehen und ihr sagen wollten, sie hätten es nicht so ernst gemeint...« »Ich bedauere, gnädige Frau«, unterbrach sie Philipp, indem er sich erhob. »Es ist mir unmöglich, irgendein Wort, das ich zugunsten der beiden Verkannten gesagt, zurückzunehmen. Wenn ihr Fräulein Tochter die Gesellschaft eines Mannes, der sich zweier unschuldig Angeklagte annimmt, nicht ertragen kann, so muss ich darauf verzichten, in diesem befreundeten Hause, wo ich früher so viel Gute erfahren, fernerhin zu verkehren. Ich habe die Ehre, den Herrschaften guten Abend zu wünschen.« Damit nahm er seinen Hut, verbeugte sich und verließ das Zimmer. Ende von Abschnitt 13.